meine heroischen Worte sagen. Ja, lass den jetzt mal eben die heroischen Worte. Ruhe jetzt. Kann ich meine komplexen Worte sagen? Ich hab keine komplexen Worte. Ich hab jetzt mal Ruhe. Jetzt mal Ruhe. Pause zwischen jedem Wort. Ruhe. Aha. Echt jetzt? Laber! Sag an! Ey, was geht, Alter? Mach keinen Scheiß! Ich hab den Hammer. Pass auf. Schüss. Ich schwöre.